So, hier kommt der Audiokommentar, mein Lieber. Bei drei geht's los. Eins, zwei, drei. Wo Mädchen noch wilder als Kühe sind. Haha, ist das ein wilder Kommentar, oder? Schöne Grüße aus dem Podcast-Versuchslabor. Du wolltest ein Audiokommentar, hier hast du eins. Das wildeste Kommentar ever, ever, ever. Jo, in dem Sinne, mach es gut, mein Junge, ne? Hau rein. Macht Spaß, dich zu hören. Bis denn dann. Servus, der Klaus.